Es war also ein guter Genius, der mir den Gedanken zuflüsterte, ganz unbekannterweise das Stubenmädchen des alten Fräuleins zur Vertrauten zu wählen. Ah ja, ja. Nimm einstweilen diese Scheine. Mehr wird noch folgen. Sehr verbunden. Übrigens hätte ich auch aus gutem Herzen zwei Liebende in meine Profession genommen. Denn wenn es herzlose Väter, Mütter, Tanten, sogar herzlose Liebhaber in Mengen gibt, von herzlosen Stubenmädeln, glaube ich, kommt kein Beispiel vor. Wenn nur deine Gebieterin... Hoffen Sie das Beste. Sie ist durchaus nicht das, was man für gewöhnlich unter dem Ausdruck eure Jungfer versteht. Übrigens, wo ist denn jetzt Ihre Geliebte? In den Krallen Ihres Vormunds, der Sie mir auf eine impertinente Weise entrissen und Sie vielleicht heute noch hierher bringen wird. Doch nein, selbst bringen wird er Sie kaum. Der alte Narr ist, wie ich gesehen, in eine grimmige Eifersuchtsgeschichte mit seiner Braut verwickelt, hat geschworen, ihr nie mehr von der Seite zu gehen. Daher vermute ich, er wird sein Mündel bloß in sicherer Begleitung euch übersenden. Na, sei dem, wie ihm wolle. Entfernen Sie sich nicht zu weit vom Hause. Ah, und überlegen Sie, auf welche Weise Sie sich, wenn Ihre Marie dann einmal hier ist, bei meiner Gebieterin introduzieren wollen. Ich werde mich sogleich in ein Hotel in der Nähe einlogieren und von dort aus die nötigen Erkundigungen einziehen. Ich glaube, ja, meine Gebieterin kommt. Gehen Sie jetzt. Auf baldiges Wiedersehen, du liebes dienstfertiges Wesen. Wer war denn hier, Lisette? Niemand, euer Gnaden, niemand. Niemand? Und ich hätte darauf geschworen, es war jemand. Wie doch unser ganzes Leben aus Täuschungen besteht. So glaubte ich auch nach dem gestrigen Brief meines Schwagers, das Mädchen würde sicher heute ankommen. Ich freute mich, das liebe Kind nach 10 Jahren wiederzusehen. Täuschung. Nichts als Täuschung. Es ist ja noch nicht so spät, wer weiß. Die Arme. Mein Schwager Zangler irrt sich, wenn er glaubt, ich werde sie mit Strenge behandeln. Sie hat ja ganz mein Schicksal. Ihr Herz ist schwach, ihre Liebe stark, die Hoffnung klein, die Hindernisse groß. Ganz mein Schicksal. Bei Ihrer Liebe, euer Gnaden, war es aber doch ganz anders. Aber weshalb schickt man sie? Aus keinem anderen Grunde, als dass sie ferne vom Gegenstand ihrer Neigung schmachten soll. Ist das nicht ganz mein Schicksal? Bei Ihnen, euer Gnaden, ist ja, wie Sie mir erzählt, der Gegenstand Ihrer Neigung von Ihnen geflohen. Ja, das ist wahr. Aber es kam doch auf eins hinaus. Wir waren getrennt. Und darum will ich das Kind sanft und mit Nachsicht behandeln. Wenn auch, wie in dem Briefe steht, ihr Liebhaber sie mit dem obstinatesten Eifer verfolgt. Denn das erinnert mich ja wieder an mein Schicksal. Der Liebhaber von Ihnen, euer Gnaden, scheint aber sehr eifrig gerade die entgegengesetzte Richtung verfolgt zu haben. Ja, wenn auch. Verfolgung war es doch. Wie gesagt, ganz mein Schicksal. Also gehen Sie weiter, jetzt keine Umstände. Keine Umstände. Geh und schau nach. Gehen Sie weiter. Keine Umstände, ich weiß schon, was ich zu tun habe. Was erlauben Sie denn? Niemand was zu erlauben. Ausgenommen ich, darum frage ich, was der Herr sich hier erlaubt. Da sind 2 Leute, müssen da bleiben. Heute hätte man nicht hergefunden, was wir umgefahren sind. Mit Wache und in männlicher Begleitung, das kann doch nicht... Freund, das ist offenbar ein Irrtum in der Wohnung. Nein, das ist ein Irrtum in die Personen. Ja, ich möchte mir ein Wort ja nicht so nahe treten, aber mir scheint, da ist ein Räuschern im Spül. Ja, gnädige Frau, man hält uns für ein Menschenpaar, welches wir nicht sind. Das wird sich zeigen. In dem Brief steht alles drinnen. Ein Brief an mich? Von meinem Schwager. Na also, jetzt wird sich alles aufklären. Ja, jetzt werden wir uns gleich freien Abzug bewilligen. Ja, Und auf die Letzte kriegen wir noch ein bisschen Geld, auf das wir zu Hause fahren können. Ja. Die klettenartige Anhänglichkeit der Damen, die Größe der Zeche, die Nähe des Prinzipals, das waren Gefahren. Aber das ist ja Kinderei. Das ist ein wächterischer Ballerwatsch, habe ich ja gleich gesagt. Lieber Freund, Sie haben uns hier mit Bedeckung hierher geführt und sich dadurch eine gehörige Blöße gegeben. Wenn das nicht der rechte Ort ist, wo kriege ich denn dann meine 5 Gulden? Ah. Jetzt bin ich im Klaren. Na also. Herr Gnaden, ich soll 5 Gulden kriegen. Lisette, bezahle den Mann. Jetzt ist halt da der rechte Ort. Nehmen Sie es nicht für ungültig, gnädige Frau. Ja, danke. Wir kennen nichts davor. Halt! Sie bleiben beide. Was? Sie, mein Herr, sind eigentlich der Schuldige. Was? Doch auch das Mädchen ist nicht minder strafbar. Ja, ich bin ein strafbares Mädchen? Und ich bin ein schuldiger Herr? Für das Mädchen stehe ich. Und für den Herrn stehe ich ein. Schüttwach draußen auf der Stirn vor der Haustür. Gibt sich so leicht keine Blöße. Gnädige Frau. Wenn Sie die Gewogenheit haben, uns mitzuteilen, was eigentlich in diesem Briefe steht. Das können Sie sich wohl denken, was ein Onkel schreibt, dem man die Nichte entführt. Ja, ja, aber bitte, warum hat denn dieser Mann nicht besser Acht gegeben? Aber ich verstehe nicht, warum wir. Naja, so ein alter Schliffel ist halt meistens egal. So lange, bis einem jungen Mädel zu viel wird. Ja, Mademoiselle, in welchem Tone sprechen Sie über Ihren Onkel? Na, nachdem Sie sein Haus auf eine Weise verließen, dass man glaubt. Also, nachher bin ich die durchgegangene Nichte? Ja, und ich bin der, der dieses Frauenzimmer auf Abwege geführt hat. Aber wollen Sie mich mit dieser Frage zum Besten halten? In keiner Weise, kein Gedanke. Aber wir sind hier in einer Art Gefangenschaft. Und da möchten wir vielleicht doch gern wissen, warum. Also, sollen wir sagen, wer wir sind? Es war riskiert. Am Ende hat der Teufel nur sein Spür und der Prinzipal erfordert was durch die dritte Hand. Also, der Onkel wird also nicht lang ausbleiben. Er soll jeden Augenblick hier sein. Na, so lange können wir warten. Ja, und dann kommt die Konfusion von ganz allein ins Rein. Ja, und wenn der uns sieht, dann hat die ganze Geschichte End. Und ich sage Ihnen, nein, sie soll kein Ende haben. Ich kann ja nicht grausam sein, wenn ich Liebende sehe. Das Bündnis ihrer Herzen soll nicht zerrissen werden. Ja, aber es kann ja eigentlich nichts zerreißen, weil, weil ich, obschon ihr hartnäckiges Leugnen meine Güte nicht verdient, alles vermitteln und den Zorn meines Schwagers besänftigen will. Ach so, Sie haben einen Schwager, der zornig ist. Ja, wie können Sie fragen? Doch fassen Sie Mut, junger Mann. Gnädige Frau, nehmen Sie es nicht. Und hoffen Gnädige Sie... Liebes Mädchen, hoffen Sie. Aber was soll ich denn hoffen? Das Beste. Ihr seid Flüchtlinge. Euer Schicksal rührt mich, denn es ist ja ganz wie mein Schicksal. Auch ich habe einst geliebt. Das kann ich mir denken. Und der Mann, der mich liebte... Also das kann ich mir nicht denken. ...war auch fürs Entfliehen eingenommen, so wie Sie. Nur mit dem Unterschied, dass er allein geflohen ist. Jetzt kann es mal denken. Flucht war es einmal. Das ist gewiss. Und wie gesagt, ich will nicht ruhen, bis ich so mit euch vor den versöhnten Oheim hintreten, eure Hände ineinander fügen und ein glückliches Paar segnen kann. Christopher! Was für ein Scherz! Wie können Sie in diesem ernsten Augenblick zu Ihrer Braut Christopher sagen? Lachen Sie nicht, Mamsell! Zeit, lass mich rein, da! Euer Gnaden! Dieser Mensch lässt sich nicht abweisen. Hier ist das gnädige Fräulein. Das ist ein Fräulein? Na, das ist klasse. Was will er? Mein Herr schickt mich her. Ihr sollt ja euer Gnaden Fräulein so. Christopher, das ist ja der. Ach, Sie sind's? Ah, das ist stark. Ist Ihnen der Mensch bekannt, Herr von Sonders? Ich habe ihn wohl gesehen. Herr von Sonders, sagte zu mir. Ich kenne ihn nicht, aber der Sonders ist doch der... Ja, der unserem Fräulein Marie immer nachsteigt. Ja. Schauen Sie sich! Das ist eine Aufführung. Wie kommt er dazu, diesem Herrn ein Reparement zu machen? Ein was? einen Vorwurf? Weil mein Herr dem Herrn seine Zeche hat zahlen müssen. Eine Zeche? So hat der Kellner die Damen pfennt. Was für Damen? Also nicht eigentliche Damen, sondern was man so sagt, nicht? Dieser Herr, schamen Sie sich, war in einem Garten mit zwei Frauenzimmern, die ich anfangs für Weibsbilder gehalten habe, wo sich nachher gezeigt hat, dass es Witwen waren. Schamen Sie sich! Aber wer soll aus diesem Gewäsch klug werden? Mit Damen wohin gehen und nicht zahlen? Schamen Sie sich! Werde ich jetzt erfahren? Mit Damen und nicht zahlen, das ist klassisch. Nun frage ich ihn zum letzten Mal. Schamen Sie sich! Wer ist sein Herr? Der Herr von Zangler. Ach ja, und kommt sein Herr zu mir? Euer Gnadenfräulein, da hat er nichts gesagt. Na, das wäre ein Glück. Ja, aber wann er doch? Ja, aber was ist denn eigentlich seine Sendung? Der Herr von Zangler lässt einen Song. Er hat nun da zwei Leute geschickt. Ne? Das Prinzipal hat er hat mich den für den Herrn von Sonders und die da für seine durchgegangene Mündel gehalten. Sie seien es aber nicht. Darum sollen Sie euer Gnadenfräulein fortlassen. Na, das ist gescheit! Wie, das ist ja das Gegenteil von dem, was in dem so immer halt in den Briefe steht. Ich lasse sie nicht fort. Was? Dieser Mensch da scheint hinter der Maske der Dummheit einen schlauen Plan zu verfolgen, nämlich sie beide von hier fortzubringen. Aber daraus wird nichts. Vermittlerin will ich sein, aber euer Gnadenfräulein, das ist ja der, der sich schamen soll. Aber wenn sogar der Alte sagt, dass wenn zum letzten Mal, Marie, schweigen Sie. Euer Gnaden, es ist ein Herr Weinball draußen. Aha. Weinball ist draußen? Was will der Mensch? Der Mensch kommt von Herrn von Zangler. Ich komme von Herrn von Zangler. Das ist ja Widerspruch. Mein Schwager also hat mir den Menschen geschickt. Der Schwager hat mich geschickt. Und die sagt, er hat einen Menschen geschickt. Das ist ja Widerspruch. Euer Gnaden möchten den Zutritt zu Ihrem Hause gestatten. Denn sein Auftrag ist, das Benehmen des Fräulein Zangler zu beobachten und darüber Herrn von Zangler zu rapportieren. Ah, Weinberl? Ach ja, jetzt erinnere ich mich, das ist ja sein Kommis, den er mir oft als ein Muster der Solidität gerühmt, auf den er sich verlassen kann, wie auf sich selbst. Oh, nur herein, er ist mir willkommen. Ja, jetzt kommt's auf, wie solid ich bin. Also auf diesen Weinball bin ich begierig. Das sind ja lauter Widersprüche. Kein Wort mehr. Herr von Sonders, für meine Vermittlungspläne ist es mir lieber, Herr Weinball kommt, als wenn mein Schwager Zangler persönlich gekommen wäre. Das wäre auf jeden Fall das Unangenehmste gewesen. Ja. Ich tue sicherheitshalber schon mal das Vorhangel runter. So. Gnädiges Fräulein. Ich bin sehr erfreut, Ihre persönliche Bekanntschaft. Hier Herr Weinball, hier Herr von Sonders. Doch die Herren kennen sich wohl. Ich habe nicht die Ehre, den Herrn von Sonders. Ich habe nicht die Ehre, den Herrn von Weinball zu kennen. Den soll ich? Das ist ja... Da hat sich einer für mich ausgegeben. Wie kommt er aber dazu, Begleiter meiner Marie zu sein? Sie gibt mir kein Zeichen. Wird mein Schwager zu mir kommen? Ich glaube nicht so bald. Ich hoffe es wenigstens. Nun sehen Sie, Herr von Sonders. Ja. Herr von Sonders? Ah, ja, ja. Das wäre zu kick. Marie! Ich rühre mich nicht. Wenn sie nur den Schleier wegtäte, dass ich in ihren Blicken lesen könnte. Das ist der eigentliche Entdeckung, Betrug, falsche Vorspiegelung. Was unterstellt er sich? Was soll das? Euer Gnaden, der hat mit Ihnen falsche Vorspiegelung getrieben. Hier ist von Weinball keine Spur. Was will dieser Mensch? Wer ist der? Wie, Sie kennen ihn nicht? Nein! Und er hat sich für einen Diener des Herrn von Zangler ausgegeben. Hier herrscht Betrug, hier herrscht Betrug. Lisette, schicke sogleich den Wachter herein. Euer Gnaden, lasst den Wachter holen. Ich will doch nicht hoffen. Seine Frechheit wird ihm teuer zu stehen kommen. Wer ist frech? Der ist frech. Oh. Denn da ist von Weinbarn keine Spur. Der ist frech. Denn da ist vom Zechzollen keine Spur. Aber ich soll wem hinauswerfen? Bemächtige er sich dieses Betrügers. Die Wachter schicken sie über mich. Hier wimmelt's vom Frevlern. Ich bin vielleicht der einzige Unschuldige im ganzen Zimmer. Und mich führen sie ein. Das ist klassisch. Nur keine Geschichten gemacht. wenn das mein Wachter sieht, mein Herr sieht, Wachter, lieber Wachter. Der Herr von Zangler ist da. Der Zangler? Das ist klassisch. Ja. Fräulein! Ja, mein Schwager, alles läuft davon. Herr Weinberl fort. So, Schwägerin, da sind wir. Ja, was ist denn das? Der Wachter hat mein Mädchen am Schüssel. Also wäre das? Na, sagen Sie es, wer ich bin. Mein dummer Hausknecht. Na, sehen Sie, Schwägerin meines Herrn, haben Sie einen Kommi, der Weinberl heißt? Ja. Und wo ist der Weinberl? Ja, wo soll der sein? Zu Hause, beim Chef. Sehen Sie, Schwägerin meines Herrn. Aber bitte. Aber sagen Sie, war es nicht vorher ein unrechtes paar Leute, die Sie hergeschickt haben? Ja, freilich. Sehen Sie, Schwägerin meines Herrn. Also, wenn es so ist. Also, bitte, jetzt möchte ich dir meine Braut. Oh. Und hier Ihre Freundin, die Frau von Fischer, vorstellen. Ja, charmant. Freut uns unendlich, die Ehre zu haben. Morgen ist Hochzeit. Du weißt, ich gehe zu keiner Hochzeit, denn mein Schicksal. Aber wieso kommt das so schnell? Ich gehe der Meinigen nicht mehr von der Seite. Es gibt Gründe. Blamieren Sie mich doch nicht. Du fährst sofort zu mir nach Haus, repöst alles auf, dass sofort zu den Hochzeitsanstalten geschaut wird. Wir soupieren bei meiner Schwägerin. Morgen kommen wir nach. Beim Morgengrauen sind wir da. Mit alles besorgt, aber... Freund, nimm er das. Weil ich ihm Unrecht getan. Sie sehen es ein, das ist nicht genug. Aber sagen Sie nur das noch... Dass du ein dummer Kerl bist. Die Schwägerin sieht es ein, das ist nicht genug. Aber sag mir, wie ist denn das? Du hast mir also nicht deine Mündel geschickt? Nein. Hier ist die Missratene. Ich übergebe sie deiner Obhut. Gnädige Frau Dant. Ja, aber was waren denn das hernach für Leute? Ich weiß es nicht. Ja, sie sind noch hier. Ja, da muss man sich bei denen entschuldigen. Als sie hörten, dass du kommst, sind sie jeder in eine andere Richtung hinausgestürzt. Ja, das ist ja kurios. Das Fräulein ist ins gelbe Kabinett gelaufen und hat von innen die Tür verriegelt. Sie macht mir um keinen Preis auf. Das Tuch ist an der Türschnalle hängen geblieben. Ja, aber was sagst du dazu? Ich weiß nicht, was ich soll dir sagen. Das ist ja mein Tuch. Na ja, freilich. Da ist ja der Rostfleck. Hat die Person nicht auch einen Mantel, gerade so wie das Fräulein hier? Ja, so genau, so rosa. Ja, ja, freilich sind ja beide in meinem Magazin gekauft. Sie müssen wissen, ich bin schändlich bestohlen worden. Oh. Mamsell, sperr Sie das Zimmer, wo diese Person drin ist, von auswendig zu. Sogleich. Wachter, hol er sich Assistenz und sperre das Haus von außen zu. Jawohl. Ich zittere. Meine Damen. Gehen wir, Gottstunde her! Denn hier gibt es eine Spitzbüberei, die ins Abnorme geht! Loch, das der Zimmermann gemacht hat, ist nicht zu finden. Fluch dem Schlosser, der dieses Tor vollendet. Dreimal Fluch dem Maurer, der diesen Garten umzäunt. Und 150 Mal Fluch den 1,5 Zentner Leibsgewicht, die mich daran hindern, auf den Gut, 1,8 Zentner Leibsgewicht, die mich daran hindern, auf den Flügeln der Angst hinüber zu Salto mortalisieren. In jedem Schatten sehe ich einen Zangler. jedem Geräusch höre ich ein Zangler. Die ganze Natur hat sich in ein Schrecknis verwandelt. Und das heißt Zangler. Diese Mauer, das muss eine weitschichtige Mam sein von der Chinesischen, die ist so hoch, da komme ich nicht auf. Aber ich muss noch einmal versuchen. Es ist so hoch, ich komme nicht hinauf. Es ist so hoch, ich komme nicht hinab. Christoffel, sind Sie's? Ja, ich bin's. Weinperl, sind Sie's? Ja, ich bin's. Bitte helfen Sie mir. Ich laufe Gefahr, dass man jederzeit die Tür eintritt und mich vor den Prinzipal schleppt. Ja, aber mein Risiko ist doch dasselbe. So sind wir vor der Hand verloren. Ja, wenn nicht jetzt eine Leiter aus dem Himmel fällt, wenn sie nicht durch ein Wunder sprisseln in der Luft gestalten, rettungslos verloren. Ui, da kommt wer. Was, der Zangler? Sie sind sicher der Zangler? Der Fund kam zur gelegenen Zeit. Auf dieser Gartenleiter gelang ich über die Mauer. Dann heißt's wieder, einen günstigen Moment, wo ich mich meiner Marie nähern kann, mit Geduld abwarten. Geduld. Verdammtes Wort für Liebende. Soll ich ihn anreden? Psst, psst. Geht das mich an? Ein Frauenzimmer? Täuscht mich die Dunkelheit? Nein, Marie, du bist meine geliebte Marie. Ja, ich bin Hinz. Das ist ja niemand anderes als der Herr von Saunders. Oh, komm herab. Die Leiter soll dich in meine Arme und dann uns beide ins Freie führen. Wohl angeliebter, ich folge dir. So steig nur mutig zum Fenster heraus. Der Gott der Liebe wird mich beschützen. Zittere nicht, ich werde die Leiter halten. Was? Das schickt sich nicht. Dort geh hinüber. Nun denn, doch säume nicht. Die Augenblicke sind gezählt. So, jetzt muss ich schauen, dass ich den da verkriege. Oh. Marie? Mariechen! Jachen! Bist du schon herunten? Ja, Liebster! Oh, lass dich küssen, du kühne Kletterin! Na, das schickt sie nicht! Du bist so heiser. Hast du dich erkältet, liebes Mädchen? Nein, noch nie, Liebster, noch nie! Was ist mit dir? Ich hab was vergessen, da oben im Zimmer. Was denn? Das Wichtigste? Doch nicht die Dokumente, die wir zur Trauung brauchen. Oh doch, just die habe ich vergessen, da oben im Zimmer. Wo liegen sie? Am Tisch, neben dem Fensterbrett rechter Hand. Die muss ich holen, warte einen Augenblick. Die Nächstenliebe fängt bei sich selber an. Ja, ich bring den Liebhaber von unserem Fräulein Marie in die Bredouille. Das ist Satisfaktion dafür, dass sie mir immer einen deugerten Buben heißt. Ja. Marie! Marie! Ja? Ich kann die Dokumente nicht finden. Na geh. Nicht finden können Sie's? Na dann, nehmen Sie halt das da mal! Was sehe ich? Ein Mann? Ich bin schmählich betrogen! Die Leiter? Wo ist die Leiter? Ja, wo ist sie denn, die Leiter? Na, wo ist sie? Verdammt! Man kommt! Was? Nein! Das ist ein Mann? Du ist das Saunders? Nur jetzt wird es aber zählen. Ah! Angepackt, frisch angepackt. Warte am Schau. Ja. Und wir sind frei. Oh. Weg habe ich superb verschlafen und bin jetzt so munter, als wenn es helllicht der Tag wäre. Ah, da ist das Haus. Richtig, ich muss anleiten. Ja, was ist denn das? Keine Glocken? Ah, da habe ich Respekt. Hier haben sie noch keine Hausmeister. Die werden Schitzruchse in der Kultur. Aufgemacht! Hey! Aufgemacht! Das hört mich kein Mensch. Wenn nur die Wirtschafterin aufrebellen könnte, das ist die einzige Person, die mich kennt im Haus. Auf letzt lassen sie mich gar nicht hinein. Aber was ich wäre? Ich wäre Sandkerndl ans Fenster werfen. Das hört mir niemand. Ich muss ein Steinderl probieren. Hört mir niemand. Ich muss ein größeres Steinderl nehmen. Das war jetzt kein Steinderl. Was die Viecher alles zusammenfressen. Wir haben einen größeren Stein nehmen. Ach, mir scheint, sie hört mich. Frau Gertrud! Wo brennt's? Nirgends. Komm, Frau Gertrud, schauen Sie heraus. Was ist denn um alles in der Welt? Sind Sie gut und machen Sie mir das Tor auf. Impertinenter Mensch, wer ist er? Der neue Hausknecht bin ich, der Melchior. Den Tod kennt man haben durch den Schrocken. Von Tod ist gar kein Red. Hochzeit ist, vor Tagesanbruch kommt der Herr. Er hat einen Rausch. Den müssen Sie erst angetrunken haben. Ich habe ihn als ein Nüchterner verlassen. Also machen Sie schon auf. Mir ist es in alle Glieder gefahren. Das ist doch gar entsetzlich. Was glaubt denn so ein Mensch? Ja, das sind die Folgen, wenn Ihr Haus kein Hausmeister ist. Aber ist das alles eins? Ich zahle die Fensterscheiben nicht. Eine Scheinzeit kommt schon. Das werde ich dem Herrn sagen, ob das recht ist, dass man jemanden so aus dem Schlaf. Nur gelassen, Frau Gertrud. Das ist keine Manier. Das ist keine Art. Weil später noch dieser Schrock. Schauen Sie, der Zorn schaut den an. Werden wir schon sehen, was der Herr dazu sagt. Das lasse ich nicht so hingehen. Aber lass es mir rein, da. Also, wenn sich der Hahn nicht um eine Stunde verkräht hat, dann geht's schon auf den Tag los. Ja, es macht ja nichts. Wir sind einmal da. Wir können sagen, wir haben unser Ziel erreicht. Ja, was denn für ein Ziel eigentlich, wenn man es recht bedenkt? Naja, wir haben uns einen Jux gemacht. Und sind überdies genauso gescheit heimgekommen, wie wir ausgefahren sind. Ja, aber jetzt frage ich mich, zahlt sich denn so ein Jux aus, wenn man mit einer Furcht, mit 3 Schrocken, 5 Verlegenheiten und 7 Todesängsten dann erkauft? Nein. Das Geschäft ist doch noch weit dümmer, wie wenn man für ein Lot Salami an Gulden oder für ein halbes Atön an doppelten Dukaten zahlt. Und wenn wir das gehörig einzehrten, dann kämen wir Eizel gescheiter noch aus. So. Ja, nein, ich bin ja noch viel zu jung, um das richtig zu beurteilen. Naja. Gehen wir da rein. Ich bin so zerlegt. Ja. Und für mich ist das wirklich schlimm, weil ich noch so im Wachsen bin. Also, schauen wir, dass wir ins Bett kommen. Nein, ja, soll ich anpumpern? Warum nicht gar? Wir schleichen uns in aller Stille hineins, legen uns auf die Pudel, duseln ein bisschen. In 2 Stunden ist ohne dies schon Zeit zum Aufsperren. Aber wo ist der Quölpschlüssel? Ich muss den Quölpschlüssel verloren haben. Was? Ich habe den Quölpschlüssel verloren. Na, seid so gut. Wie ich den Kutscher da ausgezahlt habe mit meiner silbernen Uhr, muss er mir rausgefallen sein. Naja, es sind ja kaum 300 Schritte, ich weiß, es platzelt noch genau. Ich geh zurück, ich werde ihn schon finden. Ja, jetzt habe ich das Glück genossen, so ein verfluchter Kerl zu sein. Und was ist die ganze Ausbeute von dem Glück, dass man um keinen Preis mehr so ein verfluchter Kerl sein möchte? Christopher! Scher, guter Kerl, du ziehst. Na, ich klappe nur mit den Zehen. Ach, Hasenfuß, hättest du mich sehen sollen, wie oft? Beim Bruch in der Stadt, beim Bruch im Brunnen, beim Bruch in Großmugel. Ja, das will ich wohl glauben, aber du, lass mir's erfahren, das mal. Schämst du ihn nicht? Hat der Kerl den genialen Einfall, den Schlüssel in Workshop zu drücken? Bei der Ausführung? Das verliert er die Courage! Es ist in der Heid. Schau ein anderes Mal! Nix da! Du nimm die Laternen und leicht mir. Schau, Brüderl! Psst! Frisch ans Werk! Was ist denn das? Ja, so leicht doch da her, siehst du denn nicht? Ja. Ja, Noah, hörst du? Strohkopf! Wozu tragst du denn laufen? Wenn man schief geht, es sieht uns wer. Und wir müssen echappieren. Mein Gesicht ist zu bekannt in dem Haus. Die Tür ist offen. Jetzt vor allem der Kasserer Visit genommen. Gemacht. Komm, gib mir die Laterne. Ja. Die schreibst du mir hinten links? Ja. Einmal, Christoph. Aber Brüderl, lass mir's erfahren, das mal. Ja, war nicht übel. Umkehren auf halbem Weg. Du bleibst jetzt noch ein paar Minuten da stehen und schaust dich um, ob sich etwa über unser Geräusch irgendwo ein Licht zeigt. Ja. Und zittere nicht, Hasenfuß! Nein. Klugheit im Kopf, Schnaps im Magen und Pistolen in der Tasche. Da geht alles gut. Ich hab kein Wort gehört, was er gesagt hat. Die Angst. Ich hab geglaubt, ich hab Anlage, aber ich bin nichts zu dem Geschäft. Wann nur wenigstens. Ich sag heute, halt, es wäre besser gewesen, ein anderes Mal. Nein, jetzt ist es am besten. Barmherzigkeit! Stimme, oder? Ich erdrossel dich, du! Herr Weinberg, muss ich Christoph? Ja, das ist ja der... Ja, der Hausknecht, der Krab. Ja, dann Spitzbub! Ich will ein ehrlicher Mann werden. Ja, ich sehe, du bist am besten Weg dazu. Das war mein Anfang und mein Beschluss. So war es. Barmherzigkeit! Was ist? Lass mal laufen. Da müssen wir wohl. Der lamentiert uns den anderen heraus. So, Maske, ja. Mantel. Ja, da ist alles. Mein bester, ältester, großmütigster Herr von Weinberg. Ja, vor euch. Sie werden es nicht glauben, aber ich werde jetzt schrecklich ehrlich werden. Also den ehrlichen Mann werden wir schon durch die Aussagen seines Spießgesellen bekommen. Ja. Sagen Sie mal, was treiben Sie da? Nein, ich weiß schon, was ich tue. Den anderen müssen wir erwischen. Aber dann sperren wir doch das Gewölbe zu, dann ist der andere gefangen. Nein, wecken Sie inzwischen den Nachtwachter auf und machen es Orientierungsanstalten. Ja, ist gut. Aber es ist schon ein Glück. In unserem Zimmer hätten wir den Einbruch glatt verschlafen. Ja, so zahlt sich der Jux doch sowas aus. Wo ja. Zum Teufel bleibst denn so lang? Ja, ich komm schon. Thank you. Anstalten zur Hochzeit machen. Die Wirtschafterin sperrt sie ein in ihr Zimmer, gibt mir gar kein Gehör und schimpft so lang, bis zum Schnorchen anfängt. Wenn du mein Kammerl willst, ging er dir auch schlafen. Ach, weißt du, der Sessel tut's auch. Was war denn das? Ah, nix wird's gewesen sein. Das ist völlig entrisch. Allein wachse in so einem verschlafenen Haus. Jetzt weiß was. Ja, richtig. Es, von da hinten hört man's. Mensch oder Geist, was steht mir bevor? Wenn's ein Mensch ist, hoho, da bin ich ein Kerl, der Courage hat. Wenn's aber Geist ist, so ist aus mit mir. Geist ist mir ein so fremdartiges Wesen. Wo kennt ihr denn? Ah ja, da hinten. Den leichten Tritt, man hört's gar nicht. Wir sind Menschen. Also wirklich, Bursche, das überrascht mich von dir. Sein Wagstück bis hierher zu dringen und du hast es proponiert. Ja, es ist ja nur wegen einem Silberkasten. Oh, ich meinerseits mache mir immer krassen Staub, wenn ich das Geld hab. Weil nur das Geld. Sie gehen aufs Geld, es sind Menschen. Mit Preziosen befasse ich mich nicht so gern. Aber Silber ist nicht zu verachten. Je mehr, desto besser. Man hat nie genug. Sie haben nie genug, es sind Menschen. Oh, da hab ich einen Sack. Da pack alles ein. Sie packen alles ein. Wir sind Menschen. Aber was für eine? Nur schnell. Nein, nein, nur langsam. Ich muss warten, bis der Christoffel mit dem Arretierer kommt. Warte. Ein Löffel sollte man aber da lassen. Als Souvenir. Na, der hat doch menschliches Gefühl. Nein, nein, nur alles hinein. Alles hinein. Du, im anderen Zimmer ist auch was drin. Ja, aber der Larven ist ganz tief. Das war zu riskiert. Man überfällt schon so eine Art von Unruhe. Und das ist immer ein Zeichen. Bei dem ist noch besser und möglich. Die Standuhr soll man nicht auslassen. Komm. Ich hab ein verhärtetes Gemüt. Na komm, wir müssen fort. Wenn ich nur den. Hörst du das? Nein, nein, es ist nichts. Es kann nichts sein. Man kommt! Was? Fürstengeld, schnell! Der darf mir nicht entwischen. Habe den! Oh, auslassen! Weil halt. Nur den hab. Nein, der andere ist ja... Ein Schnipfer, der zu Hoffnungen berechtigt. Du aber bist ein Scheusal. Hilfe, wir gehen vermutlich Kräften aus. Zu Hilfe! Zu Hilfe! Zu Hilfe! Da war so ein Schwank, der Wachter hat einen Schau. Ich hab den Waren. Pack du den! Dich und dich steht da! Der Christoffel hat mir alles erzählt an mein Herz, du edler Mann! Der umarmte den entlarvten Bösewicht. Das ist klassisch. Das ist stark! Verschwiegenheit, Prinzipalin, bitte! Schauen Sie, das Silber! Ja, durch dieses Silber hat er mir das Gold seiner Treue bewährt! Ja, das ist klassisch! Was ist denn das? Das ist ja... Ja, das ist mein ehemaliger Kommis, gegenwärtiger Assoziierter Herr Weimperl, der während meiner Abwesenheit mein Haus so treu bewacht. Erlauben Sie... Das ist... Sagen Sie es ihm, auf meine Reden gibt er ja nichts. Verschwiegenheit, Schonung, gnädige Frau. Was? Das ist der Mensch, der es gewagt hat? Ja, der es gewagt hat, mich in diese reizende Witwe zu verlieben. Als Sie, Herr Prinzipal, mich irgendwann einmal in die Stadt geschickt haben. Und jetzt, als Associé, wage ich es Ihnen, Herz und Hand und Füße zum Boden zu legen. Wie, wenn das Ihr Ernst wäre? Ja, so wahr ich der Weimperl bin. Das freut mich, aber... Euer Knoten. Noch ein Wort und ich jage ihn aus dem Tisch. Schauen Sie mal, euer Knoten. Das freut mich besonders, dass Sie schon eine Wahl getroffen haben. Denn Ihnen habe ich meine Mündel zugedacht. Aber das Mädel hat sich in diesen Herrn vergafft. Und gerade wie ich ihn als Entführer arretieren lassen will, stellt sich durch einen Herrn Kommissarius heraus, dass die Tante in Brüssel bereits verstorben ist und die große Erbschaft hierher für ihn auf dem Weg deponiert wird. Na, da kann man halt nicht mehr anders können, ne? Der liebe Herr Zandler! Also, was übers Jahr Onkel und Tanten sterben müssen, dass die Geschichten gut ausgehen. Jetzt gibt's eine dreifache Hochzeit. Ja, und diese Dreifachhochzeit, die ist der wahre Jux. Thank you. Wir danken für Ihren Besuch und wir freuen uns, wenn wir Sie 2020 wieder begrüßen dürfen. Auf Wiedersehen und eine gute Heimreise.